Erster, wir saßen an den Flüssen von Babylon. Wir weinten und dachten an Zion. Zweiter, wir hängten unsere Musikinstrumente an die Bäume an dem Ufer. Dritter, die Männer, die uns gefangen nahmen, wollten Lieder hören. Sie wollten fröhliche Lieder aus Zion hören. Vierter, wir können keine Lieder für Gott in einem fremden Land singen. Fünfter, wenn ich Jerusalem vergesse, soll meine rechte Hand nicht mehr arbeiten. Sechster, ich will immer an Jerusalem denken. Jerusalem ist meine größte Freude. Siebter, Gott, denk an die Menschen aus Edom. Sie wollten Jerusalem ganz kaputt machen. Achter, Babylon, du wirst zerstört werden. Wer dich für deine Taten bestraft, ist glücklich. Neunter, wer deine kleinen Kinder nimmt und gegen Felsen wirft, ist glücklich.